Zum Tag des leuchtenden Sterns gaben der Verlag Dakas Pamisides in Bangladesch, der Verlag Sidi in der Demokratischen Republik Kongo und der Verlag Hokadaha Adichitra in Indonesien das Werk des Genossen Kim Jong-un, verhelfen wir der großen Idee Kim Jong-ils über die Songun-Revolution und seinen diesbezüglichen großen Verdiensten zur ewigen Ausstrahlung jeweils als Broschüre heraus.